Dialog 27. Waterloo Bahnhof International. Dialog 27. Waterloo Station International. Bitte, wann fährt der nächste Eurostar nach Brüssel ab? Excuse me, what time does the next Eurostar to Brussels leave? Um 9:55. At 10:05. Auf welchem Bahnsteig fährt er ab? Which platform does it leave from? Bahnsteig 7. Platform 7. Er ist da drüben. It's over there. Haben Sie einen Platz reserviert? Have you booked a seat? Ja. Yes, I have. In welchem Teil des Zugs? Which part of the train? Einen Moment mal. Wagen 115. Let me see. Carriage 115. 115. 115. Das ist fast an der Spitze des Zugs. That's near the top. Danke. Thank you. Nützliche Fragen. Haben Sie einen Platz reserviert? Ja. Have you booked a seat? Yes, I have. Hast du eine Fahrkarte? Nein. Have you got a ticket? No, I haven't. Wann fährt die nächste Fähre nach Dover? When does the next ferry leave for Dover? Wann fährt das nächste Schiff nach Folkestone? When does the next ship leave for Folkestone?